Einsicht. Träumen. Wer, wenn nicht ich, hat geträumt, nachdem er endlich geschlafen hat? Da habe ich nachgedacht. Das wird doch auch ein ganzer Anteil von mir selbst sein, der ausmacht, was ich da für Träume erfahren habe.